Kundgabe 6446. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.1.1956. Die Kraft des göttlichen Wortes. Mein Wort gibt Kraft allen, die schwach und kraftlos sind und von mir gestärkt zu werden wünschen. Denn wenn ich selbst sie anrede, strömt aus dem Kraftquell ihnen das zu, was sie brauchen, weil mich Liebe zu denen erfüllt, die geschwächt am Boden liegen. Mein Wort birgt die Kraft in sich, die das Kranke gesunden lässet, und krank ist jeder, der nicht in göttlicher Kraftfülle wirken kann, wie es seine uranfängliche Bestimmung war. Denn ihr Menschen seid alle geschwächt, ansonsten ihr nicht den Erdenweg gehen müsstet. Und darum benötigt ihr alle Kraftzufuhr, die ihr aber reichlich aus meinem Wort entgegennehmen könnet, dass ich euch stets in Liebe darbiete. Solange ihr Menschen daran vorübergeht, werdet ihr keinen nennenswerten Aufstieg zu verzeichnen haben, es sei denn, ihr lebet in der Liebe. Dann aber nehmet ihr auch mein Wort unbewusst entgegen. Denn ich selbst bin es, der in euch ist, durch die Liebe und dessen Stimme ihr folget in allem Denken und Handeln. Wer aber sein Ohr meinem Wort verschließet, wer glaubt, ohne mein Wort seine eigentliche Erdenaufgabe erfüllen zu können, der wird stets schwächer werden an Kraft zum Liebewirken. Denn sein geschwächter Zustand wird stets offensichtlicher werden und in Erscheinung treten durch völlig gottwidriges Denken und Handeln, weil zu einem Leben nach meinem Willen Kraft erforderlich ist, die ihr selbst nicht besitzet als Folge eures einstigen Falles, die euch aber im Erdenleben reichlich zur Verfügung steht, in der Darbietung meines Wortes, dessen Annahme aber euch freigestellt ist. So wie ihr von mir angesprochen werdet, öffnet sich euch ein Gnadenquell, der unaufhaltsam strömet, aus dem ihr aber selbst schöpfen müsset, um euch daran laben zu können. Ein Quell kann ständig das frischeste Wasser entströmen lassen. Wenn ihr euch nicht niederbeuget und Hand und Mund öffnet, werdet ihr euch nicht daran erquicken können. Und so auch müsstet ihr selbst willig sein, mein Wort in euch einströmen zu lassen. Dann erst werdet ihr auch die Wirkung des Wortes an euch selbst erfahren. Ihr werdet euch gekräftigt fühlen an Leib und Seele, weil mein Wort Kraft an sich ist, das immer seine Wirkung hat, wenn es in das Herz eindringen kann, das heißt, willig angehört, bedacht und befolgt wird. Dann schenkt es euch Leben. Ihr werdet euch vom Boden erheben können und tätig sein, und es wird euch niemals an Kraft mangeln, weil ihr euch stets an mich wenden könnet, der ich euch durch mein Wort immer meine Hilfe zugesichert habe. Denn ich habe gesagt, bittet, so wird euch gegeben. Aber ihr müsstet vorerst diese meine Worte hören. Ihr müsstet wissen, dass ich sie zu euch gesprochen habe und darum sie also vorerst anhören. Dann aber wisset ihr, was ihr zu tun habt, wenn ihr in Not des Leibes und der Seele seid. Dann wisset ihr, dass ihr euch nur an mich zu wenden brauchet. Ihr wisset, dass euch immer ein Helfer zur Seite steht. Ihr könnet euren ganzen Erdenlebenswandel nun führen, entsprechend dem Wissen, das euch mein Wort vermittelt hat. Ihr werdet in der Liebe wandeln, wenn es euch ernst ist, mein Wort euch zur Richtschnur zu nehmen, und ihr werdet durch die Liebe zur Seelenreife gelangen, weil ihr stets mehr euch mir verbindet, so ihr die Liebe übet. Ihr müsstet um alles wissen, bevor ihr bewusst den Erdenweg geht, und dieses Wissen vermittelt euch mein Wort. Und weil ich euch liebe, schenkt euch mein Wort auch gleichzeitig die Kraft, auszuführen, was ich durch mein Wort von euch verlange. Lasset euch immer ansprechen von mir, und ihr werdet jeglicher Schwäche Herr werden, aber weiset mich nicht ab. Wollet ihr nicht schwach und hilflos sein auf ewige Zeiten. Amen.